Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 12. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mit der heutigen Sendung ist das erste Dutzend voll. Zugleich erreichen wir das Ende des Abschnitts, den Friedell die Inkubationszeit benannt hat. Aus diesem Anlass habe ich mir ein etwas ausführlicheres Gespräch als sonst mit meinem Sendungsgast Alexander Kriegelstein gegönnt, das im Anschluss an den ersten und heute ausnahmsweise einzigen Leseteil zu hören sein wird. In der letzten Folge habe ich versprochen, heute wieder per Preisfrage einige Exemplare der gebundenen Jubiläumsausgabe von Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit zu vergeben, die der Verlag C.H. Beck freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Gleich im Anschluss an diese Sendung erreichte mich damals der Anruf eines Hörers, der wissen wollte, ob ich gedenke, die Frage am Anfang oder am Ende der Sendung zu stellen. Nach gründlicher Abwägung allen Für und Widers habe ich mich entschieden, niemandes Geduld über Gebühr strapazieren zu wollen und die nun folgende Preisfrage gleich eingangs zu stellen. Wie lauten die letzten drei Worte der heutigen Sendung? Wer besagte Jubiläumsausgabe haben möchte, soll sich also bitte an mich wenden. Entweder gleich im Anschluss an die Sendung, telefonisch unter der Wiener Rufnummer 319 09 99, Durchwahl 33, oder per E-Mail an die Adresse friedell@o94.at. Wer traditionellere Kommunikationsformen bevorzugt, mag an Orange 94.0, Klosterneuburger Straße 1, 1200 Wien, zu Handen Herbert Gnauer schreiben, meißeln oder was auch immer. Da das Porto vom Absender zu bezahlen ist, können alle zur Verfügung stehenden Medien akzeptiert werden. Um niemand zu benachteiligen, auch und gerade die Podcast-Hörer und Ihnen nicht, gibt es zur schriftlichen Antwort 2 volle Wochen Zeit. Aus organisatorischen Gründen kann diese Frist leider nur für Zusendungen aller Art, nicht aber für telefonische Anrufe gelten. Diese können, wie gesagt, nur jetzt, im Anschluss an diese Sendung, entgegengenommen werden. Womit ich das Wort Friedell und meinem heutigen Sendungsgast Alexander Kriegelstein übergeben möchte. Der Frankfurter. Das schönste Denkmal aber hat sich der Zeitgeist in dem anonymen Büchlein vom vollkommenen Leben errichtet. Luther, der es neu herausgegeben hat, sagt in seiner Vorrede: Zuvor an vermahnet dies Büchlein alle, die es lesen und verstehen wollen, dass sie nicht sich selbst mit vorschnellem Urteil sich übereilen, da es in etlichen Worten untüchtig erscheinet und aus der Weise gewöhnlicher Prediger und Lehrer. Ja, es schwebt nicht oben wie Schaum auf dem Wasser, sondern es ist aus dem Grund des Jordans von einem wahrhaftigen Israeliten erlesen, welches Namen Gott weiß. Und 2 Jahre später: Und dass ich nach meinem alten Narren rühme, ist mir nächst der Biblien und St. Augustinus nicht vorkommen ein Buch, daraus ich mehr erlernt hab noch lernen will, was Gott, Christus und alle Dinge sein. Gott geb, dass dieser Büchlein mehr an den Tag kommen, so werden wir finden, dass die deutschen Theologen ohne Zweifel die besten Theologen sind. Dieses kleine, nicht viel mehr als 5 Bogen umfassende Werk ist in der Tat ein solches, das jedermann lesen müsste. Ob hochgestellt oder niedrig, weise oder einfältig, gelehrt oder ununterrichtet. denn es wendet sich an jedermann, und dass jedermann nicht bloß lesen, sondern sorgfältig studieren, innerlich nacherleben, am besten Wort für Wort auswendig lernen sollte, denn es ist eines der leuchtendsten Dokumente menschlicher Höhe und Tiefe, Größe und Demut. Es ist daher eigentlich ein müßiges Beginnen, wenn wir versuchen, den Grundgedanken des Werkes in Kürze wiederzugeben. Der Mensch soll vollkommen werden. Was aber ist das Vollkommene und was das Stückwerk? Das Vollkommene ist das eine Wesen, das in seinem Sein alle Wesen begriffen und beschlossen hält. Das Stückwerk aber, oder das Unvollkommene, ist das, was aus diesem Vollkommenen entquollen ist oder was wird, wie ein Schein ausfließt aus der Sonne oder einem Lichte. Und es erscheint als etwas, als dies oder das. Und das heißt Kreatur. Sünde bedeutet nichts anderes, als dass die Kreatur sich abkehrt von diesem Vollkommenen, diesem unwandelhaften Gut und sich zukehrt dem Besonderen, dem Wandelbaren und Unvollkommenen und vor allem sich selber. Also, wenn die Kreatur sich irgendein Gut annimmt, dass es das ihre sei, so kehrt sie sich ab. Was tat der Teufel anderes? Was war seine Abkehr oder sein Fall anderes, als dass er sich's annahm? Er wär auch etwas und wollte etwas sein, und es wäre etwas sein eigen und käm ihm zu. Und was tat Adam anderes als auch dasselbe? Man sagt, darum, weil er den Apfel gegessen hat, wäre er verloren gegangen oder gefallen. Ich sage, es geschah durch sein Annehmen, sein Ich und Mir und Mein und dergleichen. Hätte er 7 Äpfel gegessen und das Annehmen wäre nicht gewesen, er wäre nicht gefallen. Die Seele des Menschen hat 2 Augen. Das eine ist die Gabe, in die Ewigkeit zu blicken, das andere in die Zeit zu blicken und in die Kreaturen und darin Unterschied wahrzunehmen. Und ein einziger Blick in die Ewigkeit ist Gott lieber als alles, was alle Kreaturen zu Wege bringen, als bloße Kreatur. Wer hierzu kommt, der fragt nicht mehr weiter. Er hat das Himmelreich gefunden und das ewige Leben schon auf Erden. Er hat den innerlichen Frieden, den Christus meinte, der da durchdringt alle Anfechtung und Widerwärtigkeit, Druck, Elend und Schande. Er hat die Ruhe, darinnen man fröhlich sein kann, wie die Apostel es waren. Und nicht allein sie, sondern alle auserwählten Freunde Gottes und Nachfolger Christi. Der alte Mensch aber, das bedeutet Adam, Ungehorsam, Selbstheit, Etwasheit und dergleichen. Wer in seiner Selbstheit und nach dem alten Menschen lebt, der heißt und ist ein Adamskind. Ja, er kann so lange und so wesentlich darin leben, dass er des Teufels Kind und Bruder ist. Alles dies lässt sich zusammenfassen in dieses kurze Wort: Sei wohlgeschieden von dir selbst. Dies gilt auch von der Nachfolge Christi. Wer das Christenleben darum führt, weil er dadurch etwas erreichen oder verdienen will, der hat es als ein Löhner und nicht aus Liebe, das heißt, er hat es überhaupt nicht. Ein einziger wahrer Liebhaber ist Gott lieber als 1000 Löhner und Mietlinge. Solange der Mensch sein Bestes sucht, kann er es nicht finden. Denn dann sucht er nur sich selber und wähnt, er selber sei das Beste. Da er aber das Beste nicht ist, so sucht er auch nicht das Beste, solange er sich sucht. Für den Menschen aber, der das Vollkommene geschmeckt hat, werden alle geschaffenen Dinge zunichte, er selber eingeschlossen. So erst hebt ein wahres, inwendiges Leben an. Und dann in stetem Vorwärtsschreiten wird Gott selber Mensch, bis nichts mehr da ist, das nicht Gott oder Gottes wäre. Dass wir uns selber entweichen und unseres Eigenwillens sterben und nur noch Gott und seinem Willen leben, des helf uns der, der seinem himmlischen Vater seinen Willen aufgegeben hat, Jesus Christus. Hier endet sich der Frankfurter. Der Verfasser, welches Namen Gott weiß, war nämlich ein Mitglied des Deutsch-Ritterordens und in seinen letzten Lebensjahren Kustos des Deutsch-Herrenhauses zu Frankfurt am Main. Das Buch ist etwa ein Menschenalter nach dem Tode Eckharts und ungefähr ebenso lange vor dem Tode Reusbrocks entstanden. Es kam, wie alle übrigen mystischen Schriften, auf den Index. Aber es ist ein 100-mal gebannter Geist, den Menschen immer wieder erschienen. Als Luther in seinen späteren Jahren selber ein Kirchenfürst wurde und sich zu manchen alten Dogmen und Zeremonien zurückwandte, hat es andere Verehrer gefunden. Es ist von Sebastian Franck, dem größten protestantischen Mystiker der Lutherzeit, sozusagen einem Heretiker innerhalb der Häresie, neuerlich hervorgeholt worden. Es lebte in den Kreisen der Pietisten. Es wurde ein Lieblingsbuch Schopenhauers, der den Frankfurter, wie er ihn nannte, neben Buddha und Plato stellte. Und es wird noch oft wiederkehren und Herzen und Köpfe aufwecken, denn es ist ein Buch, das, ganz ebenso wie die Bibel, wirklich und wahrhaftig von Gott geschrieben wurde. Die gemalte Mystik. Es besteht nun ein sehr merkwürdiger Zusammenhang zwischen diesen mystischen Spekulationen und der Malerei jener Zeit. Wir werden noch öfter sehen und später des Näheren zu erörtern haben, dass die bildende Kunst und vor allem die malende beinahe stets den frühesten Ausdruck für das Neue findet, das sich in einer Zeit Seele vorbereitet. Sie ist unter allen künstlerischen Äußerungsformen die modernste, nicht immer, aber fast immer. So verhielt es sich auch diesmal. Die einsamen mystischen Denker haben Zusammenhänge erschaut, die der Fassungskraft der damaligen Menschheit weit vorauseilten. Und die Bilder der großen deutschen und flämischen Meister sind gemalte Mystik. Selbstverständlich hat sich auch der Materialismus und der Diabolismus des Zeitalters in der Malerei einen starken Ausdruck geschaffen. Auf den Porträts ist jedes Fältchen des Gesichts, jedes Härchen des Pelzes, jeder Faden des Rocks mit minutiöser und oft pedantischer Wirklichkeitstreue registriert. Nicht selten werden wir durch wahre Galgenphysiognomien voll verschmitzter Verkommenheit und teuflischer Niedertracht, durch gemeine Gebärden voll Rohheit und Gier, seltsam gepackt und erschreckt und nicht bloß auf Darstellungen, wo dies durch den Gegenstand gegeben wäre, wie etwa bei Volksschilderungen oder Marterszenen, sondern auch dort, wo man es durchaus nicht erwarten würde. So machen zum Beispiel auf der Anbetung des Kindes von Hugo van der Goes die betenden Hirten den Eindruck von Sträflingen, die zur Sonntagsandacht geführt worden sind. Ein Meister der aufregenden, lebensvollen Darstellung grotesker Infamie und Brutalität war Hans Mulcher in Ulm. Er hat auf seinen Passionstafeln ganze Ameisenhaufen von fühllosen Halunken und hinterlistigen Banditen zusammengetrieben. Und der anonyme Meister des Amsterdamer Kabinetts hat in seinen Kupferstichen eine ganze Zoologie von wüsten Kalibanwesen zusammengestellt. Diese raufenden Bauern, lauernden Hurentreiber, zerlumpten Vagabunden und glotzenden Wüstlinge mit ihren stupiden Vogelgesichtern, geilen Schweinsschnauzen und skurrilen Tapirrüsseln haben nichts Menschliches mehr an sich. Auch bei ernsten und würdigen Vorwürfen frappieren die Menschen oft durch ihre Hässlichkeit. Die Eva Jan van Eycks auf dem Genter Altarwerk ist nichts weniger als idealisiert, sondern mit ihren abfallenden Schultern und dürftigen Extremitäten, ihrem Hängebusen und Spitzbauch, die rechte Stammmutter des Menschengeschlechts, das damals lebte. Aber die realistischen Schöpfungen sind weder die ganz großen noch die repräsentativen. Die Höhepunkte sind durch jene Werke bezeichnet, in denen die Welt Eckharts, Reusbrocks und Susos Farbe geworden ist. Wie sich stets die neuen Ausdrucksmittel finden, wenn der Wille zum Ausdruck stark genug ist, wurden gerade damals von den Brüdern Hubert und Jan van Eyck die Ölfarben erfunden, die nicht so rasch trockneten wie die Temperafarben und außerdem das Lasieren ermöglichten, wodurch dem Pinsel ganz neue Feinheiten der Mischung, Abstufung, Lichtverteilung erschlossen wurden. Zugleich verliehen sie den Gemälden eine bisher unerreichte Pracht des Kolorits. Die reichen Brokatstickereien, die schimmernden Seidenstoffe, die Juwelen, Goldgewebe, Rüstungen und edlen Hölzer vereinigten sich zu einem sprühenden Feuerzauber von märchenhaftem Glanz. Die größten Psychologen sind in Flandern der ältere van Eyck und Rogier van der Weyden, in Deutschland Stefan Lochner und Hans Memling. Die Anlage der Gemälde erinnert oft in seltsamer Weise an eine Theaterdekoration. Die Bäume, Berge und Häuser sind flächenhaft gesehen wie Kulissen. Der Durchblick gleicht einem heruntergerollten Bühnenhintergrund. Alles macht den Eindruck, als ob es einer Spielzeugschachtel entnommen wäre. Es ist nicht bloß ein Theater, sondern ein Kindertheater. Diese Impression hat man zum Beispiel besonders stark bei Memlings sogenannten Sieben Schmerzen Marie. Hier ist äußerst geschickt eine ganze Stadt aufgebaut mit Mauern, Toren, Türmen, Treppen, Durchbrüchen und Kreuzgängen. Aber es wirkt wie ein Modellierbogen oder ein Ankersteinbaukasten. Und die Personen, die in die Umgebung dieser Bilder gesetzt sind, haben ebenfalls etwas primitiv-theatralisches mit ihren hölzernen, aber dramatischen Gebärden, ihrer schachfigurenartigen Anordnung, ihrer steifen, befangenen, puppenhaften Körperhaltung, ihren prächtigen, weiten Gewändern, die die Hauptsache zu sein scheinen, und in ihrem selbstständigen, breit gebauschten Faltenwurf das Gefühl erwecken, als ob sie gar nicht zum Körper gehörten. Sie sind viel lebensvoller, reicher, bewegter gestaltet als das, was darunter ist. Aber zu dieser Wirkung tritt noch eine zweite, höchst geheimnisvolle. Bisweilen, im ersten Frühling um die Sommermittagsstunde nach langem Wachen oder Fasten oder auch ohne sichtbaren Grund, erscheinen die Menschen und Dinge und wir selbst uns wie intangibel, von einer unerklärlichen, isolierenden Aura umgeben. Nichts kann an uns heran, alles, auch unser eigener Körper, scheint seine lastende Realität, seine sinnliche Beglaubigung eingebüßt zu haben und schwerelos, materielos geworden zu sein. In ein solches Seelenklima entführen uns die Bilder der flandrischen und kölnischen Meister. Jene ernsten, hageren Männer und herben, zarten Frauen mit den schmalen, traurigen Händen und den geschreckten, übernächtigen Gesichtern leben in einer imaginären Welt. Entrückte Wesen, ganz in Wehmut und Schwermut getaucht und dennoch getragen von einer ewigen, seligen Zuversicht. Aus dieser tiefen Gewissheit des allgegenwärtigen Göttlichen und einer steten Furcht vor der täuschenden, feindlichen Unsicherheit alles Irdischen sind diese Gestalten ergreifend gemischt. Sie sind gelähmt von der Angst vor dem Leben, die jede Kreatur quälend durchdringt. Sie blicken mit fragenden, zagenden, maßlos erstaunten Augen ins Dasein. Sie können sich noch gar nicht fassen vor unartikuliertem, dunklen Entsetzen. Das ist die Welt? In ihrer Vereinigung von kindhafter Ratlosigkeit und engelhafter Luzidität sind sie Bürger eines höheren Traumreiches, das uns ganz fern und fremd und doch wiederum wie unsere eigentliche Heimat anmutet. Und die Welt der Dinge und Taten, ist nicht völlig abgetan oder geflissentlich ignoriert. Sie ist da, aber draußen. Durch die hohen Fenster scheint sie herein in zauberhaften Landschaftsformen. Berge, Städte, Burgen, Flüsse, Mühlen, Schiffe, aber alles wie durch ein Fernrohr gesehen, gleichsam nicht dazugehörig. Nur wie eine unwirkliche Vision oder eine schattenhafte Erinnerung flattert es um die Seele. Die Seele aber, des Raumes ledig, ruht schon auf Erden in Gott. Und auch die Zeit scheint stillzustehen. Vergangenheit und Zukunft sind mit der Gegenwart eins. Vor Gott haben sie keinerlei Bewegung. Da ist, wie Meister Eckhart sagt, alles ein Nun. Eine Parallele. Fassen wir alles noch einmal zusammen, so ergibt sich eine frappierende Ähnlichkeit mit unserer Zeit. Dass wir in einer Periode der epidemischen Psychosen leben, bestreitet heute wohl niemand mehr. Und Meinungsverschiedenheit herrscht nur noch über den Sinn dieser Erscheinungen. Schon der Mensch des Fin des Siècle war der typische Mal-Equilibré aus seelischer Überfülle. Der Pest entspricht der Weltkrieg, und wenn jemand bei dieser noch bezweifeln wollte, dass sie eine Schöpfung des Zeitalters gewesen sei, beim Weltkrieg wird es gewiss niemand in Abrede stellen können. Von der Schuldfrage, einer Frage für Volksschüler, sehen wir hier natürlich ab. Kein Kampf zwischen zwei gleich starken Mächtegruppen kann entstehen, wenn nicht beide Teile wollen. Ferner sehen wir heute dieselbe große Auflösung der bisherigen herrschenden Mächte, die das ausgehende Mittelalter charakterisiert. Das Ideal, das das politische Leben der letzten Generationen beseelte, war der Konstitutionalismus. Er hat sich ebenso vollständig ausgelebt wie seinerzeit der Kaisergedanke. Weder die Rechte noch die Linke nimmt ihn mehr ernst. Die vorwärts treibende Idee ist hier Diktatur des Proletariats, dort Diktatur eines Einzelnen. Caesarismus. Was im Mittelalter die Kirche war, das war in den letzten Jahrhunderten die offizielle Wissenschaft, die Organisation der Gelehrten. Die ganze mittelalterliche Kultur war klerikal. Alles Große, das damals geschaffen wurde, ist von Geistlichen geschaffen worden. In ihren Händen lag nicht nur die Kunst, die Wissenschaft und die Philosophie, sondern auch das höhere Handwerk, der rationelle Feldbau und die Industrie. Sie haben nicht nur Dome und theologische Systeme gebaut, sondern auch Straßen und Brücken. Sie haben nicht nur Bildung und Moral ins Volk getragen, sondern auch Wälder gerodet und Sümpfe ausgetrocknet. Wo das Leben Fortschritte macht, erblicken wir sie am Werk. Ob es sich um Buchmalerei und aristotelische Dialektik handelt oder um Stallfütterung und Dreifelderwirtschaft. In derselben dominierenden geistigen Position befand sich die zünftige Wissenschaft in den letzten Menschenaltern. Sie erhob, ganz ebenso wie seinerzeit die Kirche, den Anspruch, im vollen und im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein und jedem Lebenskreis und Beruf dogmatisch vorschreiben zu dürfen, was er zu denken und zu tun habe. Dem Künstler, dem Forscher, dem Soldaten, dem Kaufmann, dem Arbeiter. Sie war im vollsten Sinne des Wortes unsere Religion, das, woran wir wirklich glaubten. Sie besaß und besitzt bis zum heutigen Tage eine wohlgegliederte, sorgfältig abgestufte Hierarchie von hohen und niederen Würdenträgern, der nur der Papst fehlt. Sie verfolgt mit pfäffischer Unversöhnlichkeit und Kurzsichtigkeit jegliche Häresie und wacht eifersüchtig darüber, dass niemand ihre Gnadengaben spende, der nicht ihre Wein, die Prüfungen besitzt. Nun fußte aber die Macht der Kirche auf zwei Bedingungen. Dass sie wirklich im Besitz der geistigen Hegemonie war und dass ihre Diener von ehrlich idealem Streben erfüllt waren. Um die Wende des Mittelalters begannen diese beiden Grundlagen zu verschwinden. Die Kultur geriet immer mehr in die Hände der Laien und die Majorität der Geistlichen übte ihren Dienst auf eine mechanische und banausische Weise. Und dazu kam noch, dass ein neues Weltbild heraufdämmerte, das der Kirchenlehre durchaus widersprach. In ganz derselben Situation befindet sich heute die Berufsgelehrsamkeit. Der Glaube an sie ist zusammengebrochen. Er lebt nur noch in den niederen Schichten und bei den geistig Rückständigen. Ihr Anspruch, eine weltumspannende katholische Lehre, eine Universitas zu sein, ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Sie ist auf keinem Kulturgebiete mehr führend. Und aus ihrem Schoße gehen keine unfehlbaren Kirchenväter, großen Konfessoren und kühnen Märtyrer mehr hervor, sondern nur noch Dutzendbeamte, Lippengläubige und Pfründner, in denen nicht der Heilige Geist lebt, sondern der profane Wunsch nach Brot und Ansehen. Auch in der Kunst zeigen sich gewisse Gemeinsamkeiten. Beide Male eine starke Tendenz zum Realismus in den niederen Gattungen und daneben ein ebenso starker Stilisierungswille auf dem Gebiet der hohen Dichtung und Malerei. Besonders bezeichnend hierfür sind die zum Teil ganz herrlichen Mysterienspiele und Passionsdramen des 14. und 15. Jahrhunderts, in denen die klare Absicht wirksam ist, Typisches zu geben, das nicht für einmal, sondern für allemal gilt. Kein Menschengeschehen zu zeigen, sondern ein Menschheitsgeschehen. Taten und Leiden, Höllenfahrt und Erlösung der ganzen Gattung. Und merkwürdig ist es, dass auch hier, ganz wie im expressionistischen Drama, das Pathos nicht selten in unbewusste Karikatur umschlägt. Auch der Mangel an repräsentativen Persönlichkeiten ist beiden Zeitaltern gemeinsam. Es finden sich hier wie dort nur Lenins und Ludendorffs, Liebknechts und Mussolinis, die bloß die Verkehrtheiten der Zeit wie in einem verstärkenden Reflektor zusammenfassen und wieder zurückstrahlen. Und mit dem Mangel an überragenden männlichen Kapazitäten kontrastiert das entscheidende Hervortreten der Frau, die beide Male im Geistesleben eine Stellung einnimmt, die ihr jahrhundertelang versagt war. Dass das Bürgertum sich heute in einer ähnlichen Lage befindet wie damals das Rittertum, wird sich schwer bezweifeln lassen. Dass theosophische Strömungen heute einen größeren Raum einnehmen als seit langem, weiß jedermann. Ja, die Ähnlichkeit erstreckt sich sogar bis auf gewisse Äußerlichkeiten wie das gemeinsame Baden, das noch vor wenigen Jahren als shocking galt. Die Herrenmode der Gürteltaillen und wattierten Brüste und die Damenmode der Pagenfrisuren. Und höchstwahrscheinlich wird einer späteren Zeit unser Jahrhundert ebenso gespenstisch und unwirklich vorkommen wie uns das 14. Weltaufgang. In seinen ausgezeichneten Untersuchungen über den Begriff der Renaissance sagt Konrad Burdach: Grenzenlose Erwartung der Seelen, das ist der Grundzug des 14. Jahrhunderts. Es ist dasselbe, was wir am Anfang dieses Kapitels als Weltuntergangsstimmung bezeichnet haben. Und Karl Kraus hat unsere Zeit in einem Werk von fanatischer Fantastik und übermenschlichem Pinselstrich, das ihre Züge für immer aufbewahren wird, ebenfalls apokalyptisch gesehen, als die letzten Tage der Menschheit. Aber die Welt geht nicht unter, so oft es der Mensch auch geglaubt hat. Und solche Stimmungen pflegen zumeist das gerade Gegenteil anzukündigen, einen Weltaufgang, das Emporsteigen einer neuen Art, die Welt zu begreifen und zu sehen. Alex, du bist der erste Gast, bei dem leider mein Timing völlig versagt hat. Du hättest eigentlich den Beginn der Rinascita lesen sollen, weil ich mir gedacht habe, dass das genau dein Gebiet ist. Jetzt hast du den letzten Abschnitt über die mittelalterliche Mystik bekommen. Friedel bezeichnet sie ja nicht als mittelalterlich, sondern als Inkubationszeit. Einer der schwierigsten und für mich auch unzugänglichsten Teile des ganzen Textes, wobei ich gestehen muss, dass ich mit der spätmittelalterlichen Mystik halt sehr wenig anfange. Danke dir vielmals. Ja, sehr ungern. Ich muss sagen, dass ich dieses Buch vielleicht schon mehr Menschen empfohlen habe als irgendein anderes. Und ich habe immer auch dazu gesagt, dass man ganze Streckenabschnitte auslassen kann, überlesen kann. Das betrifft beträchtliche Teile der Einleitung und das betrifft vor allem auch diesen Teil über die Mystik. Das ist nicht nur harte Kost, das ist teilweise auch kein großer Verlust, wenn man es übersieht, würde ich einmal sagen. Naja, da muss ich jetzt ganz kurz einhaken, weil bei der Einleitung würde ich dir widersprechen. Also bei der Einleitung schätze ich jeden Satz und es gibt sicher auch Menschen, die zu dieser Passage mit der Mystik jetzt guten Zugang finden. Keine Frage, und wenn ich sage, dass es übersehbar ist, dann habe ich damit nicht die Einleitung gemeint, sondern wirklich nur den Teil über die Mystik. Aber würde jemand nur diesen Teil sich anfangs zu Gemüte führen, dann motiviert ihn das wahrscheinlich nicht, das Ganze zu lesen. Ich habe unter anderem Reiseleiter ausgebildet und im Zuge dessen immer wieder versucht, den Leuten nahezubringen, wie wichtig es ist, Zusammenhänge herzustellen, Überschaubarkeit zu schaffen, auf der anderen Seite aber auch Mut zu finden, etwas zu beurteilen, wertend zu sehen. Und da gibt es kaum was Besseres als die Kulturgeschichte der Neuzeit. Allerdings sind Teile wie der, der jetzt gelesen wurde, vielleicht nicht essentiell am zugänglichsten. Das hast du schön ausgedrückt. Es kommt noch dazu, dass ausgerechnet in diesem kurzen Abschnitt sich etwas äußert, was mich nicht wirklich jemals gestört hat. Aber generell glaube ich, dass man sagen kann, dass Friedell die Literatur treffender analysiert, besprochen hat als die Malerei. Und wenn er in diesem Teil über die Mystik auf Van Eyck zum Beispiel zu sprechen kommt, dann muss man dazu sagen, dass ja nicht wenige der Thesen Friedels einem heutigen wissenschaftlichen Diskurs nicht unbedingt standhalten. Und beim Genthaltar, den er hier erwähnt, von dem er eigentlich nur anführt, dass die Eva einen Hängebusen und Spitzbauch hat, das trifft mich besonders, weil das eines meiner Lebensbilder ist, eines der wunderbarsten Gemälde, vor dem ich sicher 3 Dutzend Mal schon gestanden bin und jedes Mal weinen könnte vor Glück. Er sagt aber vor allem, dass das ein Werk von Hubert und Jan van Eyck ist und man ist sich heute, glaube ich, einig in der Forschung, dass Hubert van Eyck damit gar nichts zu tun gehabt hat. Und er sagt, Friedell sagt auch, dass Jan und Hubert van Eyck damals die Ölmalerei erfunden hätten. Das ist ganz sicher nicht richtig. Die war zu dem Zeitpunkt schon seit über 100 Jahren in Gebrauch. Und man hat vor kurzem in der Nähe der von den Taliban gesprengten Buddha-Figuren Ölmalerei des 7. Jahrhunderts gefunden. Generell hat er vielleicht ein distanzierteres Verhältnis zu dieser Art von Malerei als zu anderen Epochen der Kunstgeschichte. Generell hat er vielleicht mit der niederländischen Malerei ein bisschen ein Problem, wenn er dann später im goldenen Jahrhundert der Niederlande über ein Volk von fetten Schlemmern spricht und damit die Stilleben dieses goldenen Jahrhunderts meint. Aber er lässt in der Malerei der Mystik zum Beispiel den Matthias Grünewald unerwähnt. Der ist dann nur ganz hinten im Zeitablauf im Buch zu finden. Und Matthias Grünewald bei dieser Gelegenheit nicht zu erwähnen, das wäre wahrscheinlich heute unzulässig. Später spricht er dann praktisch nur von Rembrandt positiv, von der holländischen Malerei generell eher abwertend und er überspringt zum Beispiel Vermeer. Das wäre nach heutigen Gesichtspunkten schlicht und einfach auch nicht tragbar. Andererseits, der Pulgar hat einmal gesagt über diese Kulturgeschichte, sie wäre ein glänzend daneben gelungenes, an überzeugenden Absurditäten reiches, den Leser aufs vergnüglichste ärgerndes Buch eines laienhaften Fachmanns, dessen Fehler so erheblich sind wie das geistige Kapital, das er aus ihnen zu schlagen weiß. Und das, finde ich, ist ein wunderbares Zitat, das dieses Buch, diese Welt in einem Buch hervorragend beschreibt. Naja, es ist ja auch von Alfred Polgar, der ja sehr viel mit Egon Friedell zusammengearbeitet hat Und es gibt auch die berühmte Anekdote, glaube ich, es waren die zwei, die einen Brief an Karl Kraus, den damaligen Hüter der Rechtschreibung und der deutschen Sprache, geschrieben haben und deswegen dann nachher sehr gründlich redigieren wollten, weil sie es vermeiden wollten, Karl Kraus einen fehlerhaften Brief zu schreiben und dann umformuliert und weggestrichen und noch mehr weggestrichen und noch mehr weggestrichen und übrig blieb sehr geehrter Karl Kraus, ihre Ergebenen Alfred Bolger und Egon Friedell. Ja, das sind diese wunderbaren Anekdoten. Ich kann sagen, ich bin eigentlich aus dem Anekdotenhaften zu Friedell gekommen. Ich habe die Tante Jolesch, wie wahrscheinlich viele, davor gelesen und habe dann begonnen, die unzähligen wunderbaren Figuren aus der Tante Jolesch mir zu erschließen. Und dazu hat Gott sei Dank auch Egon Friedell gehört. Dieses Buch ist für mich heute eines der sogenannten Inselbücher, also wenn jemand vor der Notwendigkeit stünde, nur 10 Bücher auf eine Insel mitnehmen zu dürfen, dann würde das bei mir dazugehören. Ich habe es. Die Tante Jolesch oder der Friedell? Eher schon die Kulturgeschichte der Neuzeit. Und ich glaube, man kann es wahrscheinlich insgesamt vergleichen mit den maßgeblichen kulturgeschichtlichen Büchern wie der Kultur der Renaissance von Burckhardt oder dem Herbst des Mittelalters von Huizinger, vielleicht auch die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter von Gregorovius. Aber den Friedell habe ich oft am Nachtkastel liegen, einfach zur Erbauung. Und zur Erbauung würde ich den Huizinger oder den Burckhardt vielleicht nicht lesen. Du hast eingangs erwähnt, dass du dieses Buch schon sehr vielen Menschen ans Herz gelegt und geschenkt hast. Zu welchem Behufe, wie Hermes Wettberg jetzt sagen würde? Ein Buch zu empfehlen oder zu schenken ist eines der größten Risiken, denn das richtige Buch zum richtigen Zeitpunkt dem richtigen Leser in die Hand zu drücken, ist schlicht und einfach ein Glücksspiel. Du kennst das bestimmt, man beginnt ein Buch zu lesen, das einen nicht anspricht und irgendwann einmal kommt man wieder dazu und dann ist es plötzlich ganz da. Oder umgekehrt, ich habe zum Beispiel in meiner frühen Jugend die Russen verschlungen und ich kann heute Dostojewski nicht mehr lesen. Es ist für mich absurd. So hat wahrscheinlich jedes Alter die Bücher, die im Leben eines bestimmten Menschen eine Rolle spielen und nur dann ganz da sind, wenn ihre Zeit eben gekommen ist. So wie auch die meisten Menschen nur in einem bestimmten Lebensalter ganz sie selber sind. Du hast mir einmal gesagt, dass Egon Friedell dir Mut gemacht hat, eigene Urteile zu fällen und auch harte Urteile zu fällen. Nun, das hat teilweise auch mit meiner Tätigkeit zu tun. Ich bin als Leiter von Reisen in der manchmal glücklichen, manchmal schwierigen Situation, Kunst vermitteln zu sollen. Und nehmen wir das triviale Beispiel der modernen Reiseführer. Wenn man sich anschaut, was heute gut verkauft wird auf diesem Sektor, dann sind das lächerliche, schmale Bändchen, in denen die Sehenswürdigkeiten einer Stadt, eines Museums, einer Region aufgezählt werden, aneinandergereiht werden, ohne dass ein wertendes Urteil Platz findet. Und ich habe, wenn ich anderen versucht habe, diesen Beruf zu erklären, mich immer dafür ausgesprochen, dass man sehr wohl den Mut, ja auch den Übermut haben soll, das subjektive Empfinden zu betonen, zu erklären. Nur so kann man neben dem Werten auch gewichten und Menschen erklären, was das Wesentliche ist. Dafür braucht es allerdings Chuzpe und die hat Friedell zur Genüge gehabt. Nochmal zurück zu dem Genter Altar, über den du dich gerade beschwert hast. Also nicht über den Altar selber, sondern über die geringfügige und lächerliche Erwähnung, die Friedell ihm zugedacht hat. Du hast eine Geschichte erzählt. Erstens einmal, dass dieser Altar eigentlich ein Mikrokosmos geradezu ist und dass er außerdem eine äußerst bewegte Geschichte bereits hinter sich hat. Naja, an der Stelle kann man nur jedem, der dieses Werk nicht kennt, empfehlen, einmal nach Gent zu fahren und es sich anzuschauen. Es ist, abgesehen von seiner Vollkommenheit und Schönheit, gleichzeitig ein Werk, das in einem Kriminalroman wunderbar untergebracht werden könnte, denn es hat eine abenteuerliche Geschichte. Es ist mehrmals entführt, gestohlen worden. Es war in Berlin, in Paris. Es ist in einem Salzburger Stollen während des Krieges gewesen. Es ist aber auch im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ein Teil davon gestohlen worden, wobei ein Flügelteil bis zum heutigen Tag nicht wieder aufgefunden wurde. Was man heute in Genf sieht, das ist eine, wenn auch perfekte Kopie. Und das ist sicher einer der größten Verluste der Kunstgeschichte. Du hast eine Geschichte erzählt, dass der Dieb irgendwie in Verhandlung gestanden ist mit der Stadt und dann am Totenbett irgendwie noch was verlautbaren wollte. Erzählst du? Der belgische Staat war nicht bereit, die geforderte Summe für den fehlenden Flügelteil zu bezahlen. Und einen hat er ja zurückgeschickt. Einen hat er, um zu dokumentieren, im Besitz des Gestohlenen zu sein, zurückgeschickt, beziehungsweise finden lassen in einem Schließfach des Brüsseler Hauptbahnhofs, wenn ich mich nicht irre. Und der zweite Teil blieb verschwunden und man weiß bis heute nicht letztendlich, wer der Dieb wirklich gewesen ist. Und so hat man eben auch dieses Bild nicht gefunden. Man nimmt an, dass es sich um einen Genter Bürger gehandelt haben soll, der auf seinem Totenbett das Thema dieses gestohlenen Teils des Genter Altars anspricht und in dem Moment, als er sagen wollte, wo sich der fehlende Teil befindet, ist er gestorben. Eine schöne Legende. Man denkt ein wenig an zeitgenössischere Beispiele mit so goldenen Salzfässern. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, die ganze Geschichte des Genter Altars ist etwas Wunderbares und es ist leicht, das nachzulesen und es macht dann vielleicht auch noch mehr Lust, sich das anzuschauen. Also auf nach Gent. Was mich immer wieder verblüfft, ist, dass Friedel, die Kulturgeschichte der Neuzeit, ist Ende der 20er Jahre erschienen. Ich glaube 1927, der erste Band, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und der Kapitelschluss, den du gerade gelesen hast, ist eigentlich sehr positiv. Er sagt, jetzt ist die Zeit, wo das Bürgertum untergeht, genauso wie seinerzeit das Rittertum untergegangen ist und daraus wird etwas erblühen. Das ist wahrscheinlich der größte Trugschluss, denn Friedel selber hat tragischerweise, aber vor allem die ganze Menschheit hat tragischerweise erleben müssen, dass das Gegenteil von dem, was im Anschluss an die Mystik mit der Renaissance gekommen ist, dann im 20. Jahrhundert Platz gegriffen hat. Es war die Tragödie des Menschen schlechthin, die dann gekommen ist. Des modernen Menschen auf jeden Fall, ja. Ich muss sagen, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, hat sich mir ein Gedanke aufgedrängt, wenn die Nationalsozialisten nichts anderes verbrochen hätten, als nur zu verhindern, dass eine Kulturgeschichte des Römischen Reiches noch geschrieben hätte werden können, dann wäre das schon ein Verbrechen an der Menschheit gewesen. Und weil ich vorher gemeint habe, dass ich dieses Buch vielen Menschen empfohlen und geschenkt habe, ich habe nicht Unbeträchtliches von dem, was ich in meinem Leben verdient habe, in Bücher investiert und bin auch sehr froh darüber. Und von ganz wenigen Büchern habe ich mir ein zweites Exemplar gekauft. Eigentlich grundlos, eigentlich nur irgendwie, um sicher sein zu können, das immer zur Verfügung zu haben. Und dazu gehört eben auch die Kulturgeschichte der Neuzeit. Es gibt noch ein Zitat, das ich einbringen wollte, von Ulrich Weinzierl, der ja auch das Nachwort geschrieben hat in der gebundenen Ausgabe. Der hat einmal gesagt, wir gehen ihm, er meint Friedel, mit Vergnügen auf den Leim, ohne uns je düpiert zu fühlen. Und das ist, glaube ich, auch etwas Schönes. Und Menschen, die Angst zu nehmen vor einem so voluminösen Werk, das ist mir stets ein Anliegen gewesen, aber ich weiß, dass schlicht und einfach nicht jeder die Zeit hat oder sich nehmen will, sowas zu lesen. Es ist dann nur schade, wenn man Essays und Aphorismen, so wunderbar diese Bände auch sein können, als Pass pro Toto nimmt und sich dann die Kulturgeschichte erspart. Es gibt, glaube ich, wenige Bücher, wo es so lohnend ist, diese Hemmschwelle zu überwinden und sich dann das anzutun. Das macht einen ganz einfach für sein ganzes Leben reicher. Im Grunde, das war ja der Grundgedanke von Heribert Illigs Dissertation, eben nachzuweisen, was auf anekdotischer Ebene bekannt war, nämlich dass Friedel permanent Texte von sich selbst recycelt und wiederverwendet hat. In der Anekdote spielt sich das so ab, dass es dieses berühmte Telegramm gibt, das ein Zeitungsherausgeber ihm geschickt haben soll, wo er dankt für das übersandte Manuskript, aber leider hätte er es schon in 5 anderen Zeitungen gelesen und Friedel nahelegt, man könne nicht mit einem Gesäß auf so vielen Kirtagen tanzen, worauf Friedel lapidar zurücktelegrafiert haben soll, man solle sein Gesäß nicht unterschätzen. Und Illig hat tatsächlich an einigen Passagen der Kulturgeschichte der Neuzeit nachgewiesen, dass sie über einen Zeitraum von 30 Jahren hinweg publiziert worden sind in Essays, in Zeitungskommentaren, in Feuilletons. Friedel hat Unmengen an Feuilletons geschrieben, was es damals noch gab in der deutschsprachigen, sogar in der österreichischen Presse, das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Dennoch ist es ihm gelungen, dieses Werk so aneinander zu fügen, dass auch wörtliche Zitate von vor 30 Jahren nicht als solche einem vorkommen. Man hat nicht das Gefühl, Flickwerk zu lesen oder kurze Passagen, die aneinander gefügt wurden, sondern es liest sich wie aus einem Guss, als ob der Typ sich hingesetzt, kann man in seinem Fall nicht sagen, auf den Rücken gelegt, seinen Bleistift gezückt und das in einem Guss runtergeschrieben hätte. In welchem Alter ist dir dieses Buch eigentlich begegnet? Ich glaube, ich war damals 17 oder 18 Jahre alt. Weißt du noch, in welchen Zusammenhängen? Wie gesagt, ich habe von der Tante Jolisch ausgehend eher die anekdotenhafte Seite zuerst von Friedel und über Friedel erfahren und bin dann auf die Kulturgeschichte gestoßen. Das heißt, du bist dann irgendwann einmal in die Buchhandlung gegangen, weil du über Friedel erfahren hast, vom Thorberg, den ich ja persönlich nicht so ganz schätze, also zumindest für vieles nicht, was er getan hat in den 50er Jahren und in der Nachkriegszeit überhaupt. Und hast dort dich interessiert, was gibt es hier von Friedel? Und dann hast du entdeckt, okay, da gibt es eine Kulturgeschichte und her damit. Ja, so muss das gewesen sein. Ich bin damals ständiger Gast von Leihbibliotheken gewesen. Die in meinem Heimatbezirk habe ich dann irgendwann einmal so ziemlich ausgelesen gehabt. Und ja, irgendwann einmal war das Buch von Friedel an der Reihe. Gott sei Dank. Ja, ich war etwas älter. Ich war Anfang 20. Ich weiß eigentlich nicht mehr genau, wie ich auf das Buch gekommen bin. Ich hatte es jedenfalls plötzlich, auch in der Taschenbuchausgabe, in der ja leider diese Marginalien, die Absatzüberschriften fehlen. Was dem Buch gewissermaßen seinen Atem nimmt. Friedel schreibt das selber mal im Vorwort, dass man Zäsuren braucht, an denen das Auge ruhen kann und wo man weiß, okay, da ist jetzt ein Abschnitt zu Ende, es beginnt ein neuer. Und das dem Buch zu nehmen, ist eigentlich ein sehr harter Eingriff. Ja, wie gesagt, also ich persönlich mag Taschenbücher lieber. Mit dem, was du über diese Problematik der Taschenbuchausgabe sagst, hast sicher recht. Ich bin an sich auch jemand, der nicht in Büchern schreibt. Ich mache mir keine Notizen, keine Randbemerkungen. Ich habe nur in der älteren Taschenbuchausgabe, die ich habe, Deckblatt innen einen Vermerk, der muss eben auch, als ich noch sehr jung gewesen bin, hineingekommen sein. Da habe ich geschrieben, neben vielen anderen, Seite 336 und folgende. Und da geht es um eine Stelle, die mir zu den Liebsten gehört in der ganzen Kulturgeschichte, wo Friedel über die Muse schreibt. Und wenn man sich vorstellt oder vor Augen hält, was dieser Mensch an Oeuvre hinterlassen hat, aber vor allem, wenn man weiß, was der alles gelesen haben muss, dann muss er ja auch ein enorm fleißiger Mensch gewesen sein. Und auf der anderen Seite gibt es kaum jemanden, der das Nichtstun so ans Herz legt, wie das Friedel tut. Und gerade unserer Zeit, glaube ich, täte es gut oder vielen Menschen, ja, wenn sie sich einfach mehr Zeit nehmen würden. Für mich war dieses Buch ein sehr wesentlicher Einschnitt in meiner persönlichen Entwicklung. Sehr vieles, das war mir damals schon während des Lesens bewusst, dass mich dieses Buch jetzt sehr beeinflusst. Dass ich da sehr viel lerne beim Lesen auf eine sehr angenehme, amüsante Art und Weise und dass mich mehr und mehr so die Denkansätze beginnen zu formen und zu beeinflussen in meinem Weltbild. Und das ist jetzt auch einer der Hauptgründe, warum ich diese Sendereihe mache, also mein ganz persönlicher Hauptgrund, einer der, sage ich mal, mich nochmal mit diesem Text aus der heutigen Sicht auseinanderzusetzen. Einerseits in einer inhaltlichen Ebene, weil ich glaube, dass zwischen unseren beiden Zeitaltern große Ähnlichkeiten herrschen. Und in dem einen Jahr, in dem ich mich jetzt auf diese Lesung vorbereitet habe und sie organisiere praktisch, haben sich diese Ähnlichkeiten in vielerlei Hinsicht sehr verstärkt, muss ich sagen. Auf der anderen Seite auch in einer ganz privaten Art, weil ich eigentlich wissen wollte, wie ist dieses Gedankengut, von dem ich immer gespürt und gewusst habe, dass es mich stark beeinflusst hat, wie ist es wirklich? Was steckt da noch drin, was ich damals alles nicht bemerkt habe? Und so lese ich es auch wieder. Und wie es halt so ist, wenn man Vaterfiguren wieder begegnet, es gefällt einem nicht alles, was man da findet. Friedels Gedankengebäude ist ungeheuer weitläufig. Man kann sich darin auch durchaus verirren. Es gibt auch sehr dunkle Ecken, die ihm gegen Ende seines Lebens, glaube ich, sehr stark zu schaffen machen. Es gibt ja diese Geschichte um seinen Tod, um den sich sehr viele Legenden ranken. Also er ist aus dem Fenster gesprungen, so viel ist klar. Er soll dabei gesagt haben, an die vorbeigehenden Passanten gerichtet, Achtung, ich komme, oder etwas in dieser Art und Weise. Das ist nicht ganz hundertprozentig belegt, wobei ich beschlossen habe, das einfach so zu glauben, weil das ein Abgang ist, der ihm gebührt, sage ich mal. Dass da SA-Männer vor der Tür gestanden sind, ist auch klar, weshalb die dort waren, schon nicht mehr. Was weiters sehr unklar ist, es gab meines Wissens im Dritten Reich keine offizielle Todesmeldung. Sie haben sich, die Nazis, das Ganze hat sich ja wenige Tage nach dem Anschluss abgespielt, wo man eigentlich glauben sollte, dass die Nazis den Tod eines prominenten Juden eher feiern und breit treten, das haben sie nicht getan. Was, glaube ich, das ist jetzt eine Hypothese von mir, damit zu tun hat, dass durchaus hochrangige Nationalsozialisten, unter denen so erstaunlich und paradox das klingen mag, aber auch durchaus sehr intelligente Menschen gab, Friedel gelesen und geschätzt haben. Ich glaube, er befand sich auch nicht auf der Liste der verbrannten Bücher. Und die Nazis haben, glaube ich, mit ihm ein großes Problem gehabt. Es hat sich ja auch nur ein knappes Dutzend gefunden, die den Mut gehabt haben, dann seinen Sarg zur letzten Ruhe zu begleiten. Ich glaube, dass es auch eine persönliche Tragödie des Friedel war, dass man den Schluss seiner Kulturgeschichte als eine Prophetie des kommenden Führers angesehen hat. Und das völliger Missverständnis. Es ist dasselbe Missverständnis, das man auch Nietzsche angetan hat, was wir vor allem seiner Schwester und seinem Schwager, dem Herrn Förster, verdanken. Egon Friedel hatte wie kaum ein anderer die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Es stand bei ihm förmlich vor der Tür Bertha Zuckerkandl mit dem Auto. Am Tag vor seinem Selbstmord, ich weiß. Er hat gesagt, komm mit in die Schweiz. Er hatte ihm, also nein, er hatte es nicht mehr, er hat seinem Sekretär übergeben vorher, die fast fertigen Manuskripte, die nur noch redigiert werden mussten, das, was jetzt als die Kulturgeschichte des Altertums dankenswerterweise vom Beck Verlag neu herausgegeben wird. Er hatte einen Schweizer Verlag. Ja, aber im Deutschen Reich konnte er nicht mehr verlegt werden. Im Deutschen Reich konnte er schon länger nicht verlegt werden, aber Friedel war damals eine internationale Figur. Die Kulturgeschichte der Neuzeit war ein internationaler Bestseller. Also dieser Mann hatte Voraussetzungen, ins Schweizer Exil zu gehen wie kaum ein anderer und existenzielle Probleme nicht zu befürchten. Das war nicht der Grund. Und genauso wenig war es ein Selbstmord, eine Kurzschlusshandlung. Also er schreibt auch Briefe, wo er sich tatsächlich verabschiedet. Er schreibt Freunden, dass er reisebereit sei und irgendwo schreibt auch, dass er überlegt, eine Pistole anzuschaffen. Er hat dann einen anderen Weg gewählt, der war vielleicht spontan entschieden, aber dennoch bin ich überzeugt davon, dass dieser Selbstmord ein lange, lange geplanter war. Ich glaube, dass er das als einen Abschnitt in der Menschheitsgeschichte gesehen hat, der ihn erstens zutiefst deprimiert hat, weil er Hoffnung hatte, die in der Kulturgeschichte der Neuzeit an den Kapitelschluss, den du gerade gelesen hast, ganz klar herauskommt, die auch in einer heute sehr romantisch wirkenden Art und Weise am Schluss des Buches nochmal herauskommt. Also sein Selbstmord hat auf jeden Fall mit Resignation zu tun, mit dem Gegenteil, mit dem Eintreffen des Gegenteils des Erhofften. Dazu kommt, dass er zuckerkrank gewesen ist, dass er zu dem Zeitpunkt auch körperlich schon den Verfall gespürt hat und er war einfach nicht mehr bereit, die Strapaz des Exils auf sich zu nehmen. Das glaube ich auch. Ich glaube, er war ein Mensch mit einer, sagen wir, begrenzten Leidensfähigkeit. Auf der einen Seite, es gibt einen Artikel von ihm, wo er schreibt, dass er während des Ersten Weltkriegs, weil sein Tabak nicht mehr zu haben war, sich umgestellt hat auf einen ganz billigen Landtabak, ihm diese Umstellung ungeheuer schwer gefallen ist und aus diesem Grunde sich, als der Tabak wieder zu haben gewesen wäre, sich nicht mehr zu dem zurückbegeben hat, sondern bei dem billigen Landknaster geblieben ist, mit der Begründung, ein zweites Mal würde er diese Umstellung nicht überleben. Ja, er hat auch in den langen Nächten, die er in den äußeren Bezirken Wiens in Spelunken verbracht hat, den billigsten Fusel getrunken. Er hat ein Bedürfnis gehabt, sich einfach mit den sehr einfachen Menschen auf ein gemeinsames Niveau zu begeben, was ihm natürlich nicht gelingen konnte. Schwer zu sagen, ja. Er war berühmt jedenfalls dafür, dass er in solchen Lokalen lange Vorträge gehalten hat und die werden dem Publikum wahrscheinlich nicht immer gefallen haben. Das ist durchaus möglich. Er war ein großer Widerspruchsgeist in jeder Hinsicht. Und er war teilweise auch verletzend. Also das liest sich ja ganz lustig. Er hatte eine Tafel in seiner Wohnung hängen, auf der stand, dass also die Aufforderung an Gäste, noch zu bleiben, nicht immer ernst gemeint sei, und darunter die Zeile, auch Sie sind keine Ausnahme. Ja, zu seinem 50. Geburtstag hat er ein vorgedrucktes Billett an alle Glückwünscher gesendet. 60. Sag's nochmal, mit der richtigen Zahl. Zu seinem 60. Geburtstag hat er ein vorgedrucktes Billett an alle Glückwünscher gesendet, in dem inhaltsmäßig stand: Ich habe mich über niemandes Glückwünsche so sehr gefreut wie über Ihre. Und das möchte ich auf diesem persönlichen Wege Ihnen zur Kenntnis bringen. Ich habe den Originaltext gefunden. An alle Gratulanten, tief erschüttert, dass Sie meinen bescheidenen 60. Geburtstag nicht vergessen haben, danke ich Ihnen von Herzen für Ihre mich so großmütig überschätzenden Zeilen. Von allen Glückwünschen hat mich der Ihrige am meisten gefreut. Wien im Januar 1938, Egon Friedell. Etwa 2 Monate vor seinem Tod. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Alexander Kriegelstein und meine Wenigkeit. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie in 14 Tagen, Donnerstag, den 9. April, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedell nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.